von Lüge und verleumderischer Propaganda auf uns niederprasseln. Der Kampf um unser Leben naht sich seinem dramatischen Höhepunkt. Es ist nicht nur ein Ringen um die Freiheit und Sicherheit der deutschen Nation, sondern eine gigantische Auseinandersetzung um das zukünftige Schicksal Europas, ja, des ganzen zivilisierten Abendlandes. In diesem Zeichen steht der 30. Januar 1943, der 10-Jahrestag der nationalsozialistischen Machtübernahme. Vor 20 Jahren, am 9. November 1923, erlitt die Partei ihre furchtbarste Katastrophe. Wer spricht heute noch von ihren Folgen? Sie hat sie durch den glänzendsten Sieg unserer inneren Geschichte wieder wettgemacht. Heute stehen wir im Zeichen des schwersten Schicksalskampfes unseres Volkes auf den Schlachtfeldern. Es ist geradezu für uns Nationalsozialisten von symbolischer Bedeutung, dass der junge nationalsozialistische Staat am 10-Jahrestage seines inneren Sieges der gegenwärtigen, schweren, militärischen und außenpolitischen Belastung unterworfen wird. Es ist klar, warum unsere Feinde von allen Seiten wie verzweifelt gegen das neue Reich anrennen. Sie wollen in Deutschland keinen Volksstaat dulden. Das ist der einzige Grund, warum Plutokratie und Bolschewismus uns zu diesem Kriege gezwungen haben. Die Demokratische Republik, die wir überwunden haben, die aus dem Friedensvertrag von Versailles hervorging, wurde von den ewigen Feinden des Reiches nicht angegriffen, weil sie nur von ihren Lakaien geführt wurde. Sie war schwach und ehrlos. Wir waren ein Elotenvolk geworden, ohne innere Widerstandskraft, wehrlos den Ausplünderungsversuchen unserer Feinde, insbesondere des internationalen Judentums, preisgegeben. Der Nationalsozialismus hat hier Wandel geschaffen. Was er innerpolitisch begründete, muss er nun außenpolitisch und militärisch verteidigen. In diesem Kampf um Sein oder Nichtsein geht es nicht um eine Staatsform, sondern um unser nationales Leben. Wir haben nur noch die Wahl zwischen einem Sklavendasein und dem Dasein eines freien Volkes im sozialistischen Gemeinschaftsstaat. Dieser Krieg stellt uns also vor die geschichtliche Aufgabe, das außenpolitisch und militärisch zu bestätigen, was wir heute vor 10 Jahren innerpolitisch erkämpft haben. Ich brauche vor Ihnen, meine alten Parteigenossen, kein Wort zu verlieren über unsere fanatische Entschlossenheit, nunmehr alle Kräfte des deutschen Volkes zum Vernichtungskampf gegen den Bolschewismus auszuschöpfen und anzusetzen. Die gigantische zweite Winterschlacht im Osten ist für die deutsche Nation das Fanal zum totalen Krieg. 25 Jahre hat die Sowjetunion gerüstet, um dieses Ringen militärisch vorzubereiten. Der Bolschewismus macht aus Menschen Roboter des Krieges. Wenn wir 1936 die Parole ausgaben, erst Kanonen, dann Butter, dann hat der Bolschewismus die seit 25 Jahren übersteigert durch die Parole soziales Elend, Hunger und Massennot, aber fußend darauf nur Waffen, Kanonen und Rüstung. Gegen diese abnorme militärische Drohung, die nur ein Spießer nicht erkennen kann, müssen wir uns mit unserer ganzen nationalen Kraft zur Wehr setzen. Wir wollen nicht unsere Freiheit und unser nationales Leben preisgeben. Mitten in den Riesenaufmarsch Stalins zu das deutsche Schwert hinein. Heute kämpfen unsere Truppen tief im Feindesland. Ein ganzer Erdteil liegt drohend und lockend vor uns. Wir haben ihnen den triumphalen Siegen der vergangenen 2 Sommer zu einem bedeutenden Teil in unsere Hand gebracht. Wie im vergangenen Kriegswinter im Osten, so müssen wir das Eroberte in diesem zweiten Kriegswinter im Osten elastisch und unter übermenschlichen Prüfungen verteidigen. Das brauche ich nicht zu bestreiten, das weiß das deutsche Volk. Ein zweites Mal also liegt das deutsche Soldatentum in seiner Widerstandskraft und in seinem Heroismus auf der Waage der Schicksalsgöttin. Unser Vertrauen zu unseren Soldaten ist unbegrenzt. Unser Vertrauen zum Führer kann überhaupt nicht mehr überboten werden.

Wir sind entschlossen, diese Siege auszunutzen. Partei und Staat werden in der Vorbereitung des totalen Krieges beispielhaft vorangehen. Es sind Maßnahmen getroffen worden und es werden deren in den nächsten Tagen noch getroffen werden, die den totalen Kriegseinsatz organisieren und praktisch durchführen sollen. Wir werden schnell und rücksichtslos handeln. Unsere nationalsozialistische Parteigeschichte ist ein einziger Beweis dafür, dass wir Nationalsozialisten das können und immer, wenn es nötig ist, auch die Kraft und die Entschlussfreudigkeit dazu aufbringen. Die Partei wird, wie steht, in großen nationalen Schicksalsstunden der Motor dieser grandiosen Umstellung des Lebens und der Arbeit unserer Heimat sein. Ihr revolutionärer Elan, der nicht tot ist, der lebt, wird das Tempo dieses Umwälzungsprozesses bestimmen. Allerdings erwartet die Führung vom Volke, dass nicht nur Befehle und Gesetze durchgeführt werden. Jeder stellt sich darüber hinaus für jede kriegsnotwendige Arbeit zur Verfügung, weil er weiß, dass er dazu vom Führer aufgerufen ist. Die Kriegsgesetze sind selbstverständlich für alle bindend. Ausnahmen können da nicht gemacht werden. Ob hochgestellt oder niedrig, ob arm oder reich, Volkes ist keiner zu schade, seine ganze Kraft und alles, was ihm gehört, dem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Gegen Saboteure unserer Kriegführung werden wir mit den härtesten Strafen vorzugehen wissen. Aber sie verdienen kaum eine öffentliche Brandmarkung, da sie zahlenmäßig überhaupt nicht dem Volke gegenüber ins Gewicht fallen. Wir brauchen nur an den Idealismus, den Fanatismus und die Anständigkeit des deutschen Volkes zu appellieren und wir besitzen eine Gefolgschaft, die ganze Nation umfasst. Wenn wir also am 30. Januar vor die Welt hintreten, um zum 10-Jahrestag unserer Revolution, unsere Entschlossenheit, diesen Kampf mit allen gebotenen Mitteln bis zum siegreichen Ende fortzusetzen, zu bekunden, so soll die Welt wissen, dass hinter unseren Worten schon die Taten stehen. Wir befinden uns mitten in der dramatischen Entscheidung der geschichtlichen Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts. Ungeheures haben unsere Soldaten geleistet. Ungeheures bleibt ihnen immer noch zu tun übrig. Unter den unvorstellbaren Belastungen eines zweiten Kriegswinters im Osten kämpfen sich unsere heldenhaften Truppen tapfer, zäh und verbissen durch alle Gefahren und über menschliche Schwierigkeiten hindurch. Die Sowjetunion wirft ihnen Menschen und Materialmassen entgegen, die unerschöpflich scheinen. Wir müssen uns in diesem Kampfe behaupten. Wiederum ist dieses Riesenringen vielen Schwankungen und Zufälligkeiten ausgesetzt. Wir kennen das, denn wir haben es zu oft in der Zeit vor der Machtübernahme, wenn auch in bescheidenen Dimensionen, erlebt. Wir wissen aber auch, dass, wenn ein Volk von kampfentschlossenen Männern und Frauen bereit ist, koste es, was es wolle, sein großes Ziel einzutreten und dafür zu kämpfen, es dieses Ziel am Ende auch erreichen wird. Riesen. Es war dabei klar, dass wenn es 14 Jahre Marxismus, Demokratie und Parlamentarismus fertiggebracht hatten, Deutschland zu ruinieren, ein Jahr Bolschewismus genügen musste, um das Reich restlos zu vernichten. So stand das deutsche Volk innerlich uneins und zerfallen, in seinen Staats- und Landesfinanzen verschuldet und zerrüttet vor dem völligen Bankrott. 14 Millionen arbeitende Menschen hatten zur einen Hälfte ungenügende, zur anderen überhaupt keine Arbeit. Die Wirtschaft kam immer mehr zum Erliegen, der Handel erlosch. Schifffahrt und Verkehr schrumpften immer mehr zusammen. Der Bauer verlor Haus und Hof. Die Freude am Leben begann zu schwinden. Die sinkende Zahl der Geburten aber ließ das Ende unseres Volkes fast mathematisch voraussehen und berechnen. Dies also war das Erbe, das mir am 30. Januar 1933 verantwortlich übergeben wurde. In der ersten Proklamation an das deutsche Volk verkündete ich als Kanzler namens der damaligen Reichsregierung den Entschluss, die Nation als Voraussetzung jedes Emporstiegs zu einigen, ihre Rechte nach bestem Wissen und Gewissen von jetzt ab wieder wahrzunehmen, sowohl gegen die wahnsinnigen Leidenschaften im Innern als auch gegenüber den Erpressungen der Umwelt. Vor allem aber versprach ich, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen und den deutschen Bauer vor dem Vertreiben von Haus und Hof in Zukunft zu bewahren. Ich bat damals das deutsche Volk, mir 4 Jahre Zeit zu schenken, um das wieder gut zu machen, was im 14-jährigen Verfall vernichtet oder zerstört worden war. Ich habe nun, unterstützt durch meine Mitkämpfer, in Ruhe und rastloser Tätigkeit Jahr um Jahr an der Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches im Inneren und nach außen gearbeitet. Noch ehe die von mir erbetene Frist verstrichen war, befand sich schon der letzte Erwerbslose wieder in Arbeit. Der jüdische Angriff gegen den Grund und Boden des deutschen Bauerntums war abgeschlagen worden. Die Erhaltung der Höfe sichergestellt. Das Gewerbe und die übrige Wirtschaft begannen wieder aufzublühen. Die Reichs-, Landes- und Kommunalfinanzen waren in Ordnung gebracht. Es gelang, das Verkehrswesen neu zu beleben. Straßen und Eisenbahnen wurden verbessert. Neue Kanäle gebaut. Der Reichsautobahnbau begonnen. Mit der Gesundung des wirtschaftlichen Lebens ging Hand in Hand die Entwicklung des Kulturellen. Baukunst, Theater, Musik, der Film, der Rundfunk. Sie erlebten einen Aufschwung wie nie zuvor. Dabei stand über allem ein Gebot, immer mehr das breite Volk teilnehmen zu lassen, nicht nur an den materiellen, sondern auch an den kulturellen Gütern und Schöpfungen der Nation. Dem entsprachen die Grundsätze der neuen Erziehung. Ohne Rücksicht auf Herkunft, Stand oder Beruf der Eltern sollte jedem fähigen Kinde unseres Volkes auf Kosten der Volksgemeinschaft das Studium und damit der soziale Aufstieg ermöglicht werden. Was auf den Gebieten der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Entwicklung seit dem Jahr 1933 im Deutschen Reich unter der neuen Führung geleistet wurde, ist so einmalig, dass besonders in den demokratischen Ländern dem nichts Ebenbürtiges zur Seite gestellt werden kann. Nur das faschistische Italien hat durch seinen Duce in seiner inneren Aufbauarbeit vergleichbare Taten vollbracht. Dies alles aber konnte nur gelingen durch eine Zusammenfassung aller Kräfte der Nation und ihre einheitliche Ausrichtung auf die als notwendig erkannten Ziele. So sind in wenigen Jahren zahllose Erscheinungen unseres inneren Verfalls beseitigt worden. Anstelle des in Konfessionen, Parteien und Klassen zerrissenen und da in Ohnmacht vegetierenden Weimarer Reiches war das Deutschland der Konzentration der nationalen Kraft getreten. Anstelle des allgemeinen Parteiunfugs eine einzige volksverbundene Bewegung. Die Länderparlamente wurden abgelöst durch eine gemeinsame Vertretung des deutschen Volkes im Reichstag. Arbeitnehmer und Arbeitgeberverbände zusammengefasst in der deutschen Arbeitsfront. Presse, Film und Rundfunk hörten auf, Elemente der Zersetzung unseres Volkskörpers zu sein und wurden stattdessen in den Dienst der nationalen Einigung gestellt. Ein gewaltiges Werk der Gesetzgebung schuf die Grundlagen für ein neues deutsches Reich, wie es in dieser Form in der Geschichte bisher noch nicht bestanden hat. Aus der damit gewonnenen inneren Kraft unseres Volkes ergab sich erst die Möglichkeit der Lösung der äußeren Aufgaben. Ich habe in diesen langen Jahren der Welt immer wieder praktische Angebote für eine vernünftige Begrenzung der Rüstungen, für eine loyale Zusammenarbeit gemacht. Spätere Geschichtsforscher werden einst feststellen, dass aber noch niemals den friedlichen Vorschlägen eines Mannes mit mehr Hass begegnet wurde als den meinen. Die Interessenten der kapitalistischen und bolschewistischen Völkerausplünderung begannen das neue Deutschland in eben dem Maße zu hassen, in dem es anfing, ein Vorbild zu werden für die friedliche Lösung vorhandener Gegensätze, sozialer Probleme oder wirtschaftlicher Schwierigkeiten. Besonders das internationale Judentum steigerte seine Hetze gegen das neue Deutschland, das weder gewillt war, sich vor internationalen Börseninteressen zu verbeugen, noch von bolschewistischen Bedrohungen einschüchtern zu lassen. Trotz dieser Feindschaft gelang es Jahr für Jahr immer größere Fortschritte zu erzielen, auch auf dem Wege der friedlichen Revision des Versailler Diktats und der Wiederherstellung der deutschen Lebensrechte. Erst nach Ablehnung aller meiner Vorschläge für eine gemeinsame Rüstungsbeschränkung habe ich den Aufbau der neuen deutschen Wehrmacht befohlen und durchgeführt. Heute, am 10. Jahrestage nach der Machtübernahme, erkennen wir aber erst ganz, was aus Deutschland und aus Europa geworden wäre, wenn am 30. Januar 1933 die Vorsehung durch den Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg dem Nationalsozialismus die Macht nicht übertragen haben würde. Denn das Deutschland der Systemzeit wäre nicht geblieben, wie es war, sondern seine politische und wirtschaftliche Verelendung und militärische Hilflosigkeit hätten zwangsläufig zu einer immer größeren Ohnmacht der Umwelt gegenüber geführt. In diesem selben Zeitraum hat aber schon seit Jahren vorher der Bolschewismus zum Überfall auf Europa eine planmäßige Aufrüstung von wahrhaft gigantischem Ausmaß betrieben. Was wäre aus dem deutschen Volk und aus Europa geworden, wenn am 22. Juni 1941 nicht in letzter Minute die neue deutsche Wehrmacht ihren Schild vor den Kontinent gehalten hätte? Wer will glauben, dass die lächerlichen Garantien oder ebenso belanglosen papierenden Erklärungen angelsächsischer Staatsmänner die Welt gerettet hätten vor dem Überfall durch eine Macht, wie es heute amerikanische Korrespondenten ruhig aussprechen, seit 20 Jahren nur ein Ziel hatte, so wie einst zur Zeit der Völkerwanderung oder der Mongolenstürme Europa zu überfallen, seine Kultur zu vernichten, vor allem aber seine Menschen auszurotten, um Sklavenarbeiter für die sibirischen Tundren zu gewinnen. Welcher Staat hätte außer Deutschland dieser Gefahr entgegenzutreten vermocht? Wenn sich seit dem Jahre 1941 der größte Teil Europas um Deutschland im Kampf gegen die Gefahren des Ostens schart, dann kann dies nur geschehen, weil dieses Deutschland im Jahre 1933 die politischen, moralischen und materiellen Voraussetzungen erhielt zur Führung eines Kampfes, der heute das Schicksal der Welt entscheidet. So wie damals im Inneren nur zwei Möglichkeiten bestanden. Entweder der Sieg der nationalsozialistischen Revolution und damit ein planmäßiger sozialer Neuaufbau des Reiches oder der bolschewistische Umsturz und damit die Zerstörung und Versklavung aller. So gibt es auch heute nur diese beiden Alternativen. Entweder es siegen Deutschland, die deutsche Wehrmacht und die mit uns verbündeten Länder und damit Europa. Oder es bricht von Osten her die innerasiatisch-bolschewistische Welle über den ältesten Kulturkontinent herein, genauso zerstörend und vernichtend, wie dies in Russland selbst schon der Fall war. Nur weltabgewandte Phantasten können dem jüdischen Geflunker ernstlich glauben, dass irgendeine britische oder amerikanische papierende Erklärung einer solchen Völkerkatastrophe Einhalt zu gebieten vermöchte. Als im Jahre 1939 Frankreich und England ohne jeden Grund an Deutschland den Krieg erklärten und damit den Zweiten Weltkrieg auslösten, haben sie unbewusst nur das eine Gute vollbracht, nämlich die größte Auseinandersetzung der Geschichte, gerade im Augenblick der Erreichung der höchsten Kraft des Reiches auszulösen. Ein Kampf, der, wie wir es heute wissen, von den Machthabern des Kremls längst beschlossen worden war und der mit jedem Jahr nur noch schwerer hätte werden müssen. Vor der Größe dieses gigantischen Ringens verblassen alle anderen Vorgänge. Denn wenn der neue Ansturm Innerasiens gegen Europa Erfolg haben würde, müsste die heutige Welt genauso zerbrechen, wie einst die alte am Sturm der Hunnen zerbrochen ist. Eine mehrtausendjährige menschliche Arbeit würde damit vergeblich gewesen sein. Anstelle des blühendsten Kontinents der Erde käme das Chaos. Statt seiner Kultur unvorstellbare Barbarei. Was daher seit dem Jahre 1933 geleistet wurde, auf wirtschaftlichem, kulturellem oder auf politischem Gebiet, tritt trotz aller Größe zurück gegenüber der Aufgabe, die uns heute gestellt ist. Wenn der Nationalsozialismus nichts geschaffen hätte als das, was hinter ihm liegt, würde er schon eine der gewaltigsten Erscheinungen der Weltgeschichte sein. Allein Europa wäre trotzdem verloren. Nein, der wunderbare Weg unserer Bewegung von den wenigen Männern der ersten Zeit bis zum Tag der Machtübernahme und seitdem bis heute ist nur denkbar und begreiflich als ein Ausdruck des Willens der Vorsehung, dem deutschen Volk und darüber hinaus ganz Europa die Möglichkeit zu geben, der größten Bedrohung aller Zeiten erfolgreich begegnen zu können. Es wird deshalb nur an uns liegen, den Sinn dieses Krieges zu begreifen, den uns aufgezwungenen Kampf so entschlossen und so lange zu führen, bis dieser Kontinent als endgültig gerettet angesehen werden kann. Was uns dabei im Einzelnen an Schicksalsschlägen treffen mag, ist nichts gegenüber dem, was alle erleiden würden, wenn sich die barbaren Horden des Ostens über unseren Erdteil hinwegzuwälzen vermöchten. Einst zogen deutsche Ritter in weite Fernen, um für das Ideal ihres Glaubens zu streiten. Heute kämpfen unsere Soldaten in der Unendlichkeit des Ostens, um Europa vor der Vernichtung zu bewahren. Jedes einzelne Menschenleben, das in diesem Kampf fällt, wird Generationen der Zukunft das Leben sichern. Ich habe, solange ich es irgendwie für möglich hielt, der übrigen Welt immer wieder die Hand zur Versöhnung hingehalten. Im Juli 1940, nach der Ablehnung meines letzten Friedensangebotes, aber wurde es klar, dass jede Wiederholung nur als Schwäche ausgelegt werden würde, da die verantwortlichen Hetzer für diesen Krieg unter keinen Umständen den Frieden wünschen. Die Verschwörung vom internationalen Kapitalismus und Bolschewismus ist dabei keineswegs eine widersinnige Erscheinung, sondern eine natürliche Gegebenheit, da die treibende Kraft in beiden jenes Volk ist, das durch seinen Hass seit Jahrtausenden die Menschheit immer wieder aufs Neue zerfleischt, im Inneren zerfetzt, wirtschaftlich ausgeplündert und politisch vernichtet hat. Das internationale Judentum ist das Ferment der Dekomposition der Völker und Staaten, heute noch genauso wie im Altertum und wird es so lange bleiben, als sich die Völker, die Kraft finden, sich dieses Krankheitserregers zu entledigen. In diesem gewaltigsten Kampf aller Zeiten dürfen wir nicht erwarten, dass die Vorsehung den Sieg verschenkt. Es wird jeder Einzelne und jedes Volk gewogen, und was zu leicht befunden wird, muss fallen. Ich habe daher schon am 1. September 1939 erklärt, dass ganz gleich, was auch kommen möge, weder Zeit noch Waffengewalt die deutsche Nation bezwingen werden. Die hinter uns liegenden 10 Jahre sind deshalb nicht nur erfüllt von gewaltigen Leistungen auf allen Gebieten friedlicher Arbeit, der kulturellen Fortschritte und der sozialen Genesung, sondern auch durch militärische Taten einmaliger Größe. Den Siegen, die die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten in diesem Krieg erfochten haben, steht bisher geschichtlich nichts Ebenbürtiges zur Seite. Angesichts der Erkenntnis, dass es in diesem Krieg nicht Sieger und Besiegte, sondern nur Überlebende oder Vernichtete geben kann, wird daher der nationalsozialistische Staat den Kampf mit jenem Fanatismus weiterführen, den die Bewegung vom ersten Augenblick an besaß, als sie begann, die Macht in Deutschland zu erobern. Ich habe es deshalb bereits am 30. Januar 1942 ausgesprochen, dass Siege jeder Schwächliche zu ertragen vermag, während sich das Schicksal mit seinen Schlägen erst an dem Starken erprobt. Schon im vergangenen Winter jubelten in den Plutokratien die jüdischen Führer über den in ihren Augen unvermeidlichen Zusammenbruch der deutschen Wehrmacht. Es ist anders gekommen. Sie mögen in diesem Winter wieder das Gleiche erhoffen. Sie werden aber erleben, dass die Kraft der nationalsozialistischen Idee stärker ist als ihre Sehnsucht. Sie wird dieses Volk, je länger der Krieg dauert, umso mehr zusammenfassen, mit ihrem Glauben erfüllen und dadurch seine Leistung steigern. Sie wird jeden anhalten zur Erfüllung seiner Pflicht und sie wird jeden vernichten, der es versucht, sich seinen Pflichten zu entziehen. Sie wird diesen Kampf so lange führen, bis das klares Ergebnis ein neuer 30. Januar kommt, nämlich der unzweideutige Sieg. Wenn ich am heutigen Tage zurückblickend die Ergebnisse der Leistungen des Friedens in den hinter uns liegenden 10 Jahren bedenke, dann erfasst mich das Gefühl tiefster Dankbarkeit all denen gegenüber, die als Mitkämpfer und Mitgestalter an dieser Arbeit so reichen und entscheidenden Anteil haben. Nicht weniger aber auch muss ich den Millionen unbekannter deutscher Männer und Frauen danken, die in den Fabriken und Kontoren, auf den Bauernhöfen, an all den unzähligen Einrichtungen unseres staatlichen und privaten Lebens ihren Fleiß und ihre Fähigkeit zur Verfügung stellten. Seit dem 1. September 1939 gebührt dieser Dank aber in erster Linie unseren Soldaten. Den Marschällen, Admiralen, Generalen und Offizieren, besonders aber den Hunderttausenden und Millionen unbekannter Unterführer und Soldaten. Was unser Heer, unsere Marine und unsere Luftwaffe an stolzen Ruhmestaten vollbracht haben,

Hier finden wir die Parolen des Kampfes und einer wilden Entschlossenheit, die unser Herzen erheben und unsere Gemüter stärken und aufrichten. Die deutsche Nation weiß nun, was sie zu tun hat. Ein kriegführendes und kriegsbereites Volk geht jetzt wieder an die Stätten seines Kampfes und seiner Arbeit zurück. Gläubiger denn je wollen wir uns dabei vor allem in diesen schicksalhaften Stunden dem Führer verpflichtet fühlen. Kürzlich fragte ein englischer Journalist, woher wir Nationalsozialisten immer wieder die Kraft nehmen, so stark und unerschütterlich in allen Schwankungen des Kriegsglücks an die Sicherheit des Sieges zu glauben. Ich will dem Fragesteller unsere nationalsozialistische Antwort geben. Wir Nationalsozialisten glauben an den Sieg, weil wir unser Volk kennen, dem wir entstammen. Wir glauben an den Sieg, weil wir überzeugt sind, dass dieses Volk bei richtiger politischer Führung jede Gefahr und jede Belastung überwinden wird. Wir glauben an den Sieg, weil wir die unerschöpflichen materiellen und seelischen Hilfsmittel und Reserven dieses Volkes kennen. Auch weil uns unsere Feinde nicht unbekannt sind und wir genau wissen, was in ihren Drohungen und Prahlereien echt und was Schein ist. Wir glauben an den Sieg, weil wir uns schon einmal mit diesen Feinden auseinandergesetzt haben. Damals schien es manchmal bei unserer Verhältnis vor, aber erleben wir dann doch immer wieder, dass wir stärker waren als sie, wenn wir nur unsere Kraft gebrauchten, gläubig und treu auf den Führer vertrauten. Wir glauben aber vor allem an den Sieg, weil die deutsche Nation diesmal weiß, worum es geht. Nun gibt es in diesem harten Proben ihres politischen und militärischen Charakters mit einem Stahlpanzer gegen alle feindlichen Einflüsterungen und Versuchungen. Wir reichen nicht bis an unser ehernes Herz heran. Deshalb sind wir entschlossen, hart zu bleiben, verbissen zu arbeiten und zu kämpfen, bis der Sieg in unseren Händen ist. Ist es nun nötig, meine alten Berliner Parteigenossen und Mitkämpfer, unter Deutschen und vor allem unter uns Nationalsozialisten noch das letzte und überzeugendste Argument für unseren Glauben an den Sieg anzuführen? Wir glauben an den Sieg, weil wir den Führer haben! Nationalsozialisten von 1919 bis zu dieser Stunde geführt. Durch wie viele Gefahren sind wir nicht mit ihm hindurchgeschritten? Und wir waren am Ende doch immer siegreich. Wie viele Schläge haben wir nicht im Kampf um ein neues Deutschland empfangen? Aber wie viele haben wir nicht auch ausgeteilt? Im Namen des berufe ich denn den Führer über die Ätherwellen. Im Namen des ganzen deutschen Volkes am 10. Jahrestag der inneren Erhebung durch unsere Revolution für den schwersten Kampf um unsere äußere Freiheit, unsere alte Parole als Bestätigung unserer zu allem entschlossenen Bereitschaft zu. Führer Befehl, wir folgen. Wir erheben uns von den Plätzen. Mit uns erhebt sich das ganze deutsche Volk in Ehrfurcht vor seinen Helden und grüßt den Führer in diesem Augenblick fanatischen Kampfeswillen mit unserem alten Ruf: Adolf Hitler, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Thank you. Zum 10. Jahrestag der Machtübernahme übertrug der Großdeutsche Rundfunk eine Großkundgebung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei mit einer Rede von Reichsminister Dr. Goebbels. Im Verlauf seiner Rede verlas Dr. Goebbels eine Proklamation des Führers.